Abschnitt 8 von Märchen von Oscar Wilde. Übersetzt von Wilhelm Krämer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Geburtstag der Infantin, Teil 2. Der kleine Zwerg aber, als er hörte, dass er noch einmal und auf ihren besonderen Befehl vor der Infantin tanzen sollte, war so stolz, dass er in den Garten hinauslief und die weiße Rose in einem lächerlichen Überschwang von Freuden küsste, wobei er mit ganz groben und plumpen Bewegungen seinem Entzücken Ausdruck gab. Die Blumen aber wurden ganz unwillig, weil er es wagte, ihr schönes Reich zu betreten, und als sie sahen, wie er die Wege hinauf und hinab hüpfte und auf so lächerliche Art seine Arme über seinen Kopf schwang, konnten sie ihre Gefühle nicht länger zurückhalten. »Er ist viel zu hässlich, als dass man ihm erlauben dürfte, auf einem Platz zu spielen, wo wir sind«, riefen die Tulpen. »Er sollte Mohnsaft trinken und auf 1000 Jahre schlafen gehen«, sagten die großen roten Lilien, und sie kochten förmlich vor Wut. »Er ist einfach ein Greuel«, schrie der Kaktus. »Er ist überhaupt verwachsen und plump, und sein Kopf steht in gar keinem Verhältnis zu seinen Beinen. Es prickelt mich über und über, wenn ich an ihn denke, und wenn er mir zu nahe kommt, werde ich ihn mit meinen Stacheln stechen.« »Und er besitzt wahrhaftig eine meiner besten Blumen«, rief der weiße Rosenstrauch aus. »Ich gab sie heute früh der Infantin als Geburtstagsgeschenk, und er hat sie ihr gestohlen.« Und er rief: »Dieb, Dieb, Dieb«, so laut er konnte. Selbst die roten Geranien, die sonst kein stolzes Gebaren zeigten, da sie wussten, dass sie selbst eine ganze Menge armer Verwandte hatten, drehten sich verächtlich empor, wie sie ihn sahen, und als die Veilchen bescheiden bemerkten, er sei zwar unansehnlich, aber er könne das doch nicht ändern, da entgegneten sie mit vielem Recht, das wäre gerade sein Hauptfehler und es läge kein Grund vor, jemand zu bewundern, weil er unheilbar sei. Und wirklich fühlten auch einige Veilchen selbst, dass die Hässlichkeit des kleinen Zwerges etwas direkt Prahlerisches an sich habe und dass er einen besseren Geschmack zeigen würde, wenn er sich darüber grämte oder wenn er wenigstens nachdächte, statt dass er lustig umhersprang und sich in so grotesken und verrückten Gebärden zeigte. Was nun die alte Sonnenuhr anging, die eine sehr vornehme Persönlichkeit war und einst keinem Geringeren als dem Kaiser Karl dem V. die Zeit angesagt hatte, so war sie über das Erscheinen des Zwerges so entsetzt, dass sie fast vergaß, 2 volle Minuten mit ihrem langen Schattenfinger anzuzeigen. Sie konnte auch nicht umhin, zu dem großen milchweißen Pfauhahn, der sich auf der Balustrade sonnte, zu sagen: »Jeder wüsste, dass Königskinder Könige und Köhlerskinder Köhler seien, und dass es lächerlich sei, wenn man das bestreiten wollte.« Der Pfauhahn stimmte dieser Bemerkung durchaus zu und schrie sein »Gewiss, gewiss« in einer so lauten und schrillen Stimme, dass die Goldfische, die in dem Bassin unter dem kühlenden Springbrunnen lebten, ihre Köpfe aus dem Wasser steckten und die riesigen steinernen Tritonen fragten, was in aller Welt es denn gäbe. Aber die Vögel liebten ihn irgendwie. Sie hatten ihn oft im Wald gesehen, wo er wie ein Kobold den wirbelnden Blättern nachsprang oder in der Höhlung eines alten Eichbaums emporkletterte und seine Nüsse mit den Eichhörnchen teilte. Sie machten sich durchaus nichts daraus, dass er hässlich war. Ja, sogar die Nachtigall selbst, die des Nachts so schön in den Orangenhainen sang, dass sich sogar der Mond manchmal hinablehnte, um zu lauschen, ließ sich herbei, trotzdem nach ihm zu sehen. Er war ja auch zu ihnen allen gütig gewesen, und in jenem schrecklichen Winter, als es keine Beeren auf den Bäumen gab, als der Boden hart wie Eisen war und die Wölfe bis vor die Stadttore kamen, um nach Futter zu suchen, da hatte er sie nicht ein einziges Mal vergessen und ihnen immer die Krümel von seinem kleinen Stück schwarzen Brotes gegeben und jedes Frühstück mit ihnen geteilt. So flogen sie immer um ihn herum, indem sie ihn jedes Mal leise mit den Flügeln streiften und miteinander zwitscherten. Der kleine Zwerg aber war so vergnügt, dass er ihnen die schöne weiße Rose zeigen musste, und ihnen erzählte, die Infantin selbst habe sie ihm gegeben, weil sie ihn liebte. Sie verstanden nicht ein einziges Wort von dem, was er sagte, aber das machte nichts aus, denn sie legten ihre Köpfchen auf die Seite und machten kluge Augen, was gerade so gut ist, wie etwas verstehen und viel leichter. Die Eidechsen fassten auch eine große Neigung zu ihm, und als er müde wurde, umherzurennen und sich zum Ausruhen auf das Gras hinwarf, da spielten und tollten sie über ihn weg und versuchten ihn so gut sie nur konnten zu unterhalten. »Jeder kann nun einmal nicht so schön sein wie eine Eidechse«, riefen sie, »das wäre zu viel verlangt. Und obgleich das lächerlich klingt, in Wirklichkeit ist er gar nicht so hässlich, wenn man seine Augen schließt und nicht nach ihm hinschaut.« Die Eidechsen waren von Natur sehr philosophisch und saßen öfters Stunden und Stunden nachdenklich beieinander, wenn es sonst nichts zu tun gab oder wenn ihnen das Wetter zu regnerisch zum Ausgehen war. Die Blumen aber ärgerten sich sehr über ihr Benehmen und über das Benehmen der Vögel. »Es zeigt nur«, sagten sie, »wie gewöhnlich man von dem unaufhörlichen Umherrennen und Fliegen wird. Gesittete Leute bleiben immer auf demselben Fleck stehen, wie wir es tun. Noch nie sah uns jemand die Wege hinauf und hinab hüpfen oder wild durch das Gras schießen nach Libellen. Wenn wir einen Luftwechsel brauchen, schicken wir nach dem Gärtner und er trägt uns in ein anderes Bett. Dies ist würdevoll und gehört sich auch so. Aber Vögel und Eidechsen haben keinen Sinn für Ruhe und Vögel haben sogar nicht einmal eine dauernde Adresse. Sie sind einfach Vagabunden wie die Zigeuner und sollten genauso behandelt werden.« So steckten sie also ihre Nasen in die Luft, sahen sehr hochmütig drein und waren hoch erfreut, als sie nach einiger Zeit sahen, wie sich der kleine Zwerg aus dem Gras aufrappelte und über die Terrasse nach dem Palast ging. »Man sollte ihn wirklich für den Rest seines natürlichen Lebens hinter Schloss und Riegel halten«, sagten sie. »Sieh nur seinen Buckel und seine krummen Beine!« Und sie begannen zu kichern. Aber der kleine Zwerg wusste nichts von all dem. Er liebte die Vögel und die Eidechsen unendlich und hielt die Blumen für die wundervollsten Dinge in der Welt, ausgenommen natürlich die Infantin. Aber die hatte ihm auch die schöne weiße Rose gegeben, und sie liebte ihn, und das machte einen großen Unterschied. Wie sehr wünschte er, dass er mit ihr gegangen wäre. Sie hätte ihn an der rechten Hand gefasst und ihn angelächelt. Er hätte sie gar nicht mehr verlassen, sondern wäre ihr Spielgefährte geworden, der ihr alle Arten von entzückenden Kunststücken gezeigt hätte. Denn, obgleich er nie vorher in einem Palast gewesen war, so kannte er doch eine Menge wundervoller Dinge. Er konnte aus Binsen kleine Käfige machen, in denen die Heuschrecken sangen, und aus dem langgliedrigen Bambusrohr pfeifen, wie sie Pan so gerne hörte. Er kannte jeden Vogelruf und konnte die Stare von den Baumwipfeln locken und den Reiher aus dem Sumpf. Er kannte die Fährte jedes Tieres und konnte den Hasen an seinen zierlichen Fußstapfen aufspüren und den Eber an dem zerstampften Laub. Alle Tänze der Natur kannte er, den wilden Tanz im roten Gewand des Herbstes, den lichten Tanz auf blauen Sandalen über die Kornfelder, den Tanz mit weißen Schneewirbeln im Winter und den Blütentanz durch die Gärten im Frühling. Er wusste, wo die Holztauben ihre Nester bauen, und einst, als ein Vogelsteller ein Pärchen in einer Schlinge gefangen, hatte er die Jungen selbst aufgezogen und ihnen einen kleinen Taubenschlag in der Spalte einer gekappten Ulme erbaut. Sie waren ganz zahm, und er pflegte sie jeden Morgen aus der Hand zu füttern. Sie würde sie gern haben, ebenso wie die Kaninchen, die in dem hohen Farnkraut herumjagten, wie die Eichelhäher mit den stahlblauen Federn und den schwarzen Schnäbeln, wie die Igel, die sich in stachelige Kugeln zusammenrollen konnten, und die großen, klugen Schildkröten, die langsam umherkrochen, mit den Köpfen schüttelten und das junge Laub benagten. Ja, sie musste bestimmt in den Wald kommen und mit ihm spielen. Er würde ihr sein eigenes kleines Bett geben und würde draußen vor dem Fenster bis zum Morgen Wache halten, damit das wilde Hornvieh ihr nichts täte, noch die hungrigen Wölfe zu nahe an die Hütte kröchen. Und des Morgens wollte er an die Fensterläden klopfen und sie aufwecken und sie würden ausgehen und den ganzen Tag miteinander tanzen. Es war wirklich kein bisschen einsam in dem Wald. Manchmal ritt ein Bischof hindurch auf seinem weißen Maultier und las aus einem bemalten Buch. Manchmal kamen in grünen Samtmützen und Jacken aus gegerbter Hirschhaut die Falkeniere vorbei, mit Falken in Kappen auf ihren Handgelenken. Zur Weinlese kamen die Traubenhändler mit purpurnen Händen und Füßen, bekränzt mit glänzendem Efeu, und trugen tropfende Schläuche voll Wein. Und die Köhler saßen bei Nacht rund um ihre riesigen Kohlenmeiler und beobachteten die trockenen Holzblöcke, die langsam im Feuer verkohlten. Sie rösteten Kastanien in der Asche, und die Räuber kamen aus ihren Verstecken und machten sich lustig mit ihnen. Einst hatte er auch eine schöne Prozession gesehen, die sich die lange, staubige Straße nach Toledo hinaufwand. Voran gingen die Mönche mit süßen Gesängen und trugen glänzende Banner und goldene Kreuze. Und dann kamen die Soldaten in silbernen Harnischen mit Musketen und Spießen. In ihrer Mitte aber gingen drei barfüßige Männer in seltsamen Gewändern, die über und über mit wundervollen Gestalten bemalt waren, und sie hielten brennende Kerzen in ihren Händen. Sicherlich gab es sehr viel zu sehen im Wald, und wenn sie müde war, dann würde er eine weiche Moosbank für sie finden oder sie in seinen Armen tragen, denn er war sehr stark, obgleich er wusste, dass er nicht groß war. Und aus roten Moosbeeren würde er ihr ein Halsband machen, das so hübsch sein würde wie die weißen Beeren, die sie auf ihrem Kleid trug. Und wenn sie nicht mehr mochte, dann konnte sie sie fortwerfen und er würde andere für sie finden. Er würde ihr Eicheln bringen und taugetränkte Anemonen und winzige Glühwürmchen als Sterne in dem blassen Gold ihres Haares. Aber wo war sie? Er fragte die weiße Rose und sie gab ihm keine Antwort. Der ganze Palast schien zu schlafen und selbst wo die Läden nicht geschlossen waren, hatte man schwere Vorhänge über die Fenster gezogen, um die Sonnenglut abzuhalten. Er wanderte ringsherum, einen Eingang zu finden, und sah zuletzt eine kleine Nebentüre, die offen stand. Er schlich hinein und befand sich in einem prächtigen Saal, der leider viel prächtiger war als der Wald. Überall war viel mehr Vergoldung, und selbst der Boden war von großen, farbigen Steinen gemacht, die irgendein geometrisches Muster darstellten. Aber die kleine Infantin war nicht da, nur einige wundervolle weiße Statuen schauten von ihren Jaspispostamenten auf ihn herab, mit traurigen, leeren Augen und seltsam lächelnden Lippen. Am Ende des Saales hing ein reich bestickter Vorhang von schwarzem Samt, übersät mit Sonnen und Sternen, den bevorzugten Devisen des Königs und auf seine Lieblingsfarbe aufgestickt. Vielleicht war sie dahinter versteckt. Er wollte auf alle Fälle nachsehen. Langsam stahl er sich heran und zog ihn zur Seite. Nein, da war nur ein anderes Zimmer, und zwar ein hübscheres, wie ihn dünkte, als das, das er gerade verlassen hatte. Die Wände waren mit figurengeschmückten grünen Arras-Tapeten behängt, nadelgestickten Gobelins, die eine Jagd darstellten, einem Werk flämischer Künstler, die mehr als 7 Jahre an ihrer Fertigstellung gearbeitet hatten. Es war einst das Zimmer von Jean le Fou, wie man ihn nannte, gewesen, jenem verrückten König, der so versessen auf die Jagd war, dass er oft in seinem Wahn versucht hatte, die riesigen, sich aufbäumenden Pferde zu besteigen und den Edelhirsch niederzureißen, nachdem die großen Hetzhunde sprangen. Er stieß dabei in sein Jagdhorn und schlug mit seinem Schwert nach dem bleichen, fliehenden Wild. Jetzt wurde es als Ratszimmer benutzt, und auf dem Tisch lagen die roten Mappen der Minister mit den eingepressten goldenen Tulpen Spaniens und mit den Waffen und Emblemen des Hauses Habsburg. Der kleine Zwerg sah sich erstaunt überall um und fürchtete sich fast weiterzugehen. Die seltsamen stummen Reiter, die so geschwind durch die weiten Lichtungen galoppierten, ohne irgendein Geräusch zu machen, erschienen ihm wie diese schrecklichen Gespenster, von denen er die Köhler hatte sprechen hören. Die Comprachos, die nur bei Nacht reiten und, wenn sie einen Menschen treffen, ihn in eine Hirschkuh verwandeln und jagen. Aber er dachte an die hübsche Infantin und fasste Mut. Er wünschte, sie allein zu treffen, um ihr zu sagen, dass auch er sie liebe. Vielleicht war sie in dem nächsten Zimmer. Er lief über die weichen, maurischen Teppiche und öffnete die Tür. Nein, sie war auch hier nicht. Das Zimmer war ganz leer. Es war ein Thronsaal, der zum Empfang fremder Gesandter diente, wenn der König, was in der letzten Zeit nicht häufig vorgekommen war, zustimmte, ihnen eine Privataudienz zu gewähren. Es war derselbe Saal, in dem viele Jahre früher Gesandte aus England erschienen waren, um ein Übereinkommen zu treffen für die Heirat ihrer Königin, die damals noch zu den katholischen Herrschern Europas gehörte, mit dem ältesten Sohn des Kaisers. Die Wandbekleidung war aus vergoldetem Corduanleder und ein schwerer vergoldeter Kronleuchter mit Armen für 300 Wachskerzen hing von der schwarz-weißen Decke herab. Unter einem Baldachin von goldgewirktem Stoff, auf den die Löwen und Türme von Kastilien in Staubperlen gestickt waren, stand der Thron, bedeckt mit einer schweren Decke von schwarzem Samt, besät mit silbernen Tulpen und kunstvoll in Silber und Perlen eingefasst. Auf der zweiten Stufe des Thrones war der Kniestuhl der Infantin mit einem Kissen aus silberbesticktem Stoff hingestellt und darunter wieder stand außerhalb des Bereichs des Baldachins der Sessel für den päpstlichen Nuntius, der allein das Recht hatte, bei Gelegenheit eines öffentlichen Empfangs in Gegenwart des Königs zu sitzen. Sein Kardinalshut auf seinen gedrehten roten Troddeln lag davor auf einem purpurnen Taburett. Dem Thron gegenüber hing an der Wand ein lebensgroßes Bildnis Karls des Fünften im Jagdgewand mit einer großen Bulldogge zur Seite und ein Bildnis Philipps des Zweiten, wie er die Huldigung der Niederlande entgegennahm, bedeckte die Mitte der anderen Wand. Zwischen den Fenstern stand ein Schrank von schwarzem Ebenholz mit eingelegten Elfenbeinplatten, auf denen die Figuren aus Holbeins Totentanz, wie einige sagten, von des berühmten Meisters eigener Hand eingraviert waren. Aber der kleine Zwerg machte sich nichts aus all dieser Pracht. Er würde für alle Perlen auf dem Baldachin nicht seine Rose hergegeben haben, noch ein weißes Blütenblatt seiner Rose für den Thron selbst. Er wollte nur die Prinzessin sehen, bevor sie zum Zelt hinabging, und sie bitten, mit ihm zu kommen, wenn er seinen Tanz beendet hatte. Hier im Palast war die Luft dumpf und schwer, aber im Wald blies der freie Wind, und das Sonnenlicht mit seinen wandernden goldenen Händen bewegte das Laub zur Seite. Dort waren auch Blumen im Walde, vielleicht nicht so vornehme wie im Garten, aber süßer dufteten sie trotzdem. Hyazinthen im Frühlingsanfang, die mit wehendem Purpur durch die kühlen Schluchten und über die grasigen Hügel fluteten, gelbe Primeln, die in kleinen Gruppen rund um die zernagten Wurzeln der Eichbäume wuchsen, glänzendes Schöllkraut, blauer Ehrenpreis und lila-goldene Schwertlilien. Da waren graue Kätzchen an den Haselsträuchern und der rote Fingerhut senkte sich unter dem Gewicht seiner gesprenkelten, bienenbeladenen Glöckchen. Die Kastanie hatte ihre Sprossen von weißen Sternen und der Weißdorn seine bleichen Blütenmonde. Ja, sie würde gewiss mit ihm kommen, wenn er sie nur finden könnte. Sie würde mit ihm in den schönen Wald kommen und den ganzen Tag über würde er zu ihrer Lust tanzen. Ein Lächeln erstrahlte bei dem Gedanken in seinen Augen und er ging weiter in den nächsten Saal. Von allen Sälen war dieser der strahlendste und schönste. Die Wände waren mit rotblumigem Lukadamast bedeckt, der ein Vogelmuster trug und mit zierlichen silbernen Blüten betupft war. Die massiv silberne Ausstattung zeigte Verzierung von reichem Blumengewinde, in dem sich Cupidos schaukelten. Vor den zwei breiten Kaminen standen große Ofenschirme, die mit Papageien und Pfauen bestickt waren, und der Boden von seegrünem Onyx schien sich weit in die Ferne zu erstrecken. Auch war der Zwerg nicht allein. Wie er unter dem Schatten des Türeingangs stand, sah er am äußersten Ende des Saales eine kleine Figur, die ihn beobachtete. Sein Herz zitterte, ein Freudenschrei kam über seine Lippen und er trat in das Sonnenlicht hinaus. In dem gleichen Augenblick trat auch die Figur hervor und er sah sie deutlich. Die Infantin? Nein, es war ein Ungetüm, das abscheulichste Ungetüm, das er je gesehen hatte. Nicht hübsch gebaut, wie alle anderen Leute waren, sondern verwachsen und krummbeinig, mit einem riesigen wackelnden Kopf und einer Mähne von schwarzem Haar. Der kleine Zwerg runzelte die Stirn, und das Ungetüm tat das auch. Er lachte, und es lachte mit ihm, und hielt seine Hände gegen die Hüften, gerade wie er es tat. Er machte ihm eine spöttische Verbeugung und empfing eine tiefe Reverenz. Er ging darauf zu, und es kam ihm entgegen, indem es jeden Schritt nachahmte, den er machte, und anhielt, wenn er selbst anhielt. Er schrie vor Vergnügen und lief vorwärts. Er streckte seine Hand aus, und die Hand des Ungetüms berührte seine, und sie war so kalt wie Eis. Er fürchtete sich und bewegte seine Hand zur Seite, aber die Hand des Ungetüms folgte dem schnell. Er versuchte es zurückzudrücken, aber etwas Glattes und Hartes hielt ihn fest. Das Gesicht des Ungetüms befand sich jetzt dicht bei dem Seinen und schien voller Angst zu sein. Er wischte sich das Haar aus dem Gesicht, es tat dasselbe. Er schlug nach ihm und es gab ihm Schlag auf Schlag zurück. Er zeigte ihm seinen Ekel und es schnitt ihm widerliche Gesichter. Er wich zurück und es ging ebenfalls von ihm weg. Was war das? Er dachte einen Augenblick nach und sah sich in dem übrigen Saale um. Es war seltsam, aber alles schien hinter dieser unsichtbaren Wand von klarem Wasser seine Wiederholung zu haben. Ja, Bild für Bild und Täfelung für Täfelung wiederholte sich. Der schlafende Faun, der in der Nische neben dem Türeingang lag, hatte seinen schlummernden Zwillingsbruder, und die silberne Venus, die im Sonnenlicht stand, streckte ihre Arme einer Venus entgegen, die ebenso lieblich war wie sie selbst. War es das Echo? Er hatte es einst im Tale gerufen, und es hatte ihm Wort für Wort zurückgegeben. Konnte es auch das Auge verspotten, wie es die Stimme verspottete? Konnte es eine Scheinwelt schaffen, gerade so wie die wirkliche Welt? Konnten die Schatten der Dinge Farbe, Leben und Bewegung haben? Konnte es sein, dass... Er zuckte zusammen und nahm von seiner Brust die schöne weiße Rose. Er drehte sie um und küsste sie. Das Ungetüm hatte auch eine Rose, und es war Blatt für Blatt dieselbe. Es küsste sie mit denselben Küssen und presste sie mit schrecklichen Gebärden an sein Herz. Als ihm die Wahrheit aufdämmerte, stieß er einen wilden Verzweiflungsschrei aus und fiel stöhnend zu Boden. Dann war er selbst also missgestaltet und verwachsen, widerlich anzusehen und fratzenhaft. Er selbst war das Ungetüm, und über ihn hatten alle Kinder gelacht, und die kleine Prinzessin, von der er glaubte, sie liebte ihn. Auch sie hatte nur über seine Hässlichkeit gespottet und sich über seine verkrümmten Glieder lustig gemacht. Warum hatte man ihn nicht im Walde gelassen, wo es keinen Spiegel gab, der ihm erzählte, wie hässlich er war? Warum hatte ihn sein Vater nicht getötet, ehe er ihn seiner Schande auslieferte? Die heißen Tränen rannen ihm über die Wangen, und er riss die weiße Rose in Stücke. Das daliegende Ungetüm tat dasselbe und streute die zarten Blütenblätter in die Luft. Er kroch auf dem Boden herum, und als er es anblickte, beobachtete es ihn mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Er kroch hinweg, um es nicht mehr zu sehen, und bedeckte seine Augen mit seinen Händen. Wie ein verwundetes Tier schleppte er sich in den Schatten und lag dort stöhnend. In diesem Augenblick kam die Infantin mit ihren Begleitern durch die offene Fenstertüre, und als sie sahen, wie der kleine Zwerg am Boden lag und mit geballten Fäusten und in höchst fantastischer und übertriebener Weise um sich schlug, da brachen sie alle in ein lautes Jubelgeschrei aus und standen um ihn herum und betrachteten ihn. »Sein Tanz war ganz komisch«, sagte die Infantin, »aber sein Spiel ist noch komischer. Er ist wirklich fast so gut wie die Puppen. Nur macht er es nicht ganz so natürlich.« Und sie schwang ihren großen Fächer und applaudierte. Aber der kleine Zwerg blickte niemals auf. Sein Seufzen wurde schwächer und schwächer, und plötzlich machte er einen seltsamen Atemzug und griff sich in die Seite. Und dann fiel er wieder zurück und lag ganz still. »Das ist großartig«, sagte die Infantin nach einer Pause. »Aber jetzt musst du für mich tanzen.« »Ja«, riefen alle Kinder, Du musst aufstehen und tanzen, denn du bist so gewandt wie die Affen aus der Berberei und viel komischer.« Aber der kleine Zwerg gab keine Antwort. Da stampfte die Infantin mit ihrem Fuß und rief nach ihrem Onkel, der mit dem Kämmerer über die Terrasse ging und einige Depeschen las, die gerade von Mexiko kamen, wo jüngst die Inquisition eingeführt worden war. »Mein komischer kleiner Zwerg ist träge«, rief sie. »Du musst ihn aufwecken und ihm sagen, dass er für mich tanzt.« Sie lächelten einander zu und schlenderten hinein. Und Don Pedro bückte sich und schlug den Zwerg mit seinem gestickten Handschuh auf die Wange. »Du musst tanzen, kleines Monstrum«, sagte er. »Du musst tanzen. Die Infantin von Spanien und Indien will unterhalten sein.« Aber der kleine Zwerg machte keine Bewegung. »Ein Prügelknecht sollte geholt werden«, sagte Don Pedro erzürnt und ging wieder auf die Terrasse. Aber der Kämmerer machte ein ernstes Gesicht. Er kniete neben dem kleinen Zwerge nieder und legte ihm die Hand auf das Herz. Und nach einigen Sekunden zuckte er die Achseln und erhob sich. Er machte eine tiefe Verbeugung vor der Infantin und sagte, »Mi bella Prinzessa, ihr drolliger kleiner Zwerg wird nie wieder tanzen. Es ist schade, denn er ist so hässlich, dass er vielleicht sogar den König zum Lächeln gebracht hätte.« »Aber warum wird er nicht wieder tanzen?« fragte die Infantin lachend. »Weil ihm das Herz gebrochen ist«, antwortete der Kämmerer. Da machte die Infantin ein finsteres Gesicht und ihre zierlichen Rosenlippen zogen sich zu einem reizenden Schmollmund zusammen. »In Zukunft sollen die, die mit mir spielen, keine Herzen haben«, rief sie und lief hinaus in den Garten. Ende von Der Geburtstag der Infantin.